Hallo, herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, die Ausgabe 32 2010. Und das Studio ist noch nicht ganz fertig, ja. Welch Wunder, ja. Das dauert alles bei mir so ein bisschen länger. Also, so ein Teil davon ist hier schon, erledigt, aber eben noch nicht ganz. Vor allem die Kamera ist noch nicht so richtig positioniert. Von daher ist es alles noch nichts Halbes und nichts Ganzes, aber es wird sicherlich in den nächsten Wochen besser werden, ja. Ich sag's jetzt ganz vorsichtig, ja. Bevor dann wieder ja, enttäuscht wird und so weiter. Okay, was haben wir diese Woche? Es war eigentlich die Woche der Google, ja. Das D-Google, ja. Genau. Ist dann so ein Quatsch, ja. Ja, aber es ging tatsächlich diese Woche fast alles um Google, und zwar gleich um mehrere Themen. Aber damit es nicht ganz so eintönig wird, habe ich was anderes am Schluss noch mit dazu reingepackt. Freie Software wird auch noch ein Thema sein. Insgesamt gesehen kann man aber sagen, okay, Google, was soll's? Es betrifft auch noch anderen Bereiche, wie zum Beispiel Datenschutz, ja. Doch, fangen wir mal ganz langsam an mit dem Thema, was Google sicherlich total betrifft. Und das ist nämlich Google Wave. Tatsächlich, Google stellt Google Wave ein. Ja, in der Tat, wenn jetzt einige denken, wie jetzt, was ist denn Wave? Ja, und ja, dann ist genau das der Grund, warum Google das jetzt eben eingestellt hat. Die Beliebtheit von Google Wave hat ja nicht gerade Begeisterungsstürme bei Google ausgelöst, auch nicht bei den Benutzern, jedenfalls nicht bei den meisten. Es gibt zwar schon eine Fangemeinde, die also Google Wave wirklich sehr, sehr schön findet, und ich habe da auch mal eine Zeit lang mit herumgebastelt, aber es hat mich doch dann nicht wirklich überrascht, als ich diese Nachricht gelesen habe, dass eben dieses Projekt Google Wave eingestellt wird. Die Bedienung ist einfach nicht das gewesen an Simplizität, das man eigentlich gebraucht hätte für so ein System, das ja eigentlich eine Zusammenarbeit von verschiedenen Leuten ermöglicht hätte, ja. Und das Problem waren meiner Meinung nach gleich die Plugins, ja. Ein Grund, würde ich sagen, warum eben das Ganze nicht in dem Ausmaße benutzt wurde, wie es zuerst ausgesehen hat. Ich muss zugeben, ich habe mich geirrt, ja. Ich habe damals, als Google Wave rauskam, großspurig prophezeit, ja, Google Wave wird das Internet komplett verändern und wird das Internet in eine neue Form bringen. Ja? Und normalerweise, auch wenn es sich jetzt blöd anhört, aber ich liege normalerweise nicht falsch. Ja? Hier habe ich mich aber ganz klar täuschen lassen von den Möglichkeiten, die das System bietet, die nahezu unendlich waren. Ja? Und der Tatsache, dass eben genau das auch das Problem war. Die Leute wollen offenbar ein klar definiertes System haben. Das kann man damit machen und fertig. Ja. Und wenn man dann eben als Antwort kriegt, was kann ich damit machen? Und man kriegt als Antwort, ja alles. Ja, was alles? Was denn? Ja, alles. Ja, gut, schön, weiter, fertig, das war's. Dann nehme ich für meine Dokumente, nehme ich Google Docs, für zu chatten nehme ich eben Google Talk und für die E-Mails nehme ich Gmail. Ja. Für was brauche ich dann Google Wave? Ja. Und dann hat man eben auch noch so Sachen gehabt wie in einem Google Docs, dass man eben tatsächlich hingehen konnte und konnte sagen, ich möchte hier ein Dokument erstellen Und da sollen drei oder vier andere Leute mitarbeiten können in diesem Dokument. Ja, und dann kam das eben zustande, dass eben viele Leute eben über Google Docs ein Dokument zusammen bearbeitet haben, nicht eben über Wave. Ja, und so ging das übrigens auch dann bei mir. Ich habe da mit einem Bekannten zusammen so ein Wave gemacht und da haben wir uns zuerst, ja, dort, eben das Projekt zusammen unter den Nagel gerissen sozusagen, ja, haben da eben daran rumgebastelt und das war, irgendwo war das total eine Katastrophe. Also wir hatten das so nicht genutzt, wie man sich das eigentlich vorgestellt hätte. Und deswegen haben wir jetzt dann auch am Schluss einfach ein Doc-Dokument gemacht, ein Google Docs-Dokument, und das haben wir freigegeben für uns beide, und dann konnten wir eben auf dieses Dokument zugreifen, konnten Änderungen machen und so weiter. Ja, also irgendwie eine Textdatei war da ziemlich effektiv. Ja, man konnte ja auch Notizen draufschreiben und so weiter, die kann dann der anderen wieder löschen, wenn er sie gelesen hat und so weiter und so weiter. Also das Problem war eben, man hat keine klare Linie gehabt, für was kann man eben dieses Google Wave nutzen. Ja. Gut, und warum hat das jetzt Google einfach so eingestellt und manche waren schockiert, ja, wie erst nach einem Jahr eingestellt? Man muss aber sagen, das ist absolut korrekt. Ja, das ist absolut korrekt gewesen, aus dem einfachen Grund. Man soll keine Projekte, von denen man genau weiß, die sind tot, ja, in der Firma noch weiter mit sich herumschleppen. Das kostet nur Geld, Zeit, Ressourcen vor allem. Ja, es gibt nicht unendlich viele Programmierer, die an Projekten bei Google arbeiten können, auch wenn die sehr viele haben. Und dann kann man nicht hier ein ganzes Team damit die Zeit verschwenden lassen, an etwas zu arbeiten, was eigentlich absolut nichts mehr zu melden hat. Ja. Es wurde eben zu wenig genutzt. Ja. Das Projekt ist nie akzeptiert worden, richtig in der Öffentlichkeit. Und es war ja auch noch ein Labs-Produkt, also ein Google Labs-Produkt. Und da muss man auch sagen, wer jetzt sagt, ja, da sieht man mal wieder, wie Google die Firmen im Stich lässt und so weiter, dann kann ich nur sagen, ja, Blödsinn, weil das war ein Labs-Projekt, wie gesagt, und das bedeutet, es war ein Versuchsprojekt. Und jede Firma, die ein Versuchsprojekt einsetzt, um damit produktiv was zu machen, ja, die hat sowieso jede Seriosität verloren. Ja, also sorry, das macht man nicht. Ja. Zumindest nicht, wenn irgendwie was dran hängt. Ja, wenn man das so, ja, ein Projekt mal nur so zum Spaß macht oder so, um zu gucken, was da abgeht, ja, oder etwas, was jetzt nicht wirklich wichtig ist, dann ist es absolut okay. Aber ernsthafte Sachen macht man eben nicht bei einem Versuchsprojekt. Deswegen ist richtig, dass Google da tatsächlich das beendet hat, bevor es aus dem Labs-Stadion rausgekommen ist, aus dem einfachen Grund, danach wäre es wirklich wieder schwieriger geworden mit dem Beenden von so einem Projekt, wenn das dann nämlich tatsächlich aus diesem Versuchsstadium rauskommt, dann sollte man schon davon ausgehen können, dass sich die Firmen damit ja, auseinandersetzen und das auch benutzen. Und dann wäre das wieder ziemlich übel. Schade trotzdem, es gab ein paar Fans von dem ganzen System, aber Google ist trotz der Größe nicht wie hier viele andere Firmen, ja, ich nenne jetzt keinen Namen, behäbig und schwer, sondern wendig und effektiv. Was nichts bringt, wird abgeschaltet, basta. Ja. Und nur so kann man eine Firma effektiv führen in diesem Bereich, finde ich, weil eben der Bereich auch sehr schnelllebig vonstatten geht. Spekulation, ob jetzt Google auch Buzz abschalten wird, dem trete ich auch noch gegenüber. Buzz wird sicherlich früher oder später in dieses Google Social Konzept mit eingebettet werden, vielleicht ein bisschen verändert werden, bleibt aber in der Form bestehen. Da bin ich mir ganz sicher, denn Google Buzz hat schon 2 Wochen nach Erscheinen mehr Benutzer gehabt, als Google Wave jemals in der ganzen Zeit zusammen gehabt hat. Also das ist in dem ganzen Jahr gehabt. Das ist einfach nicht zu leugnen. Ja. Und ja, da schauen wir mal, was jetzt Google tatsächlich vorhat. Ich denke, dass auch hier viele Ressourcen benötigt wurden, eben für dieses Social-Projekt, was immer das auch ist, ja. Es wird immer wieder der Begriff Google Me hervorgebracht, aber ich würde da mich nicht so drauf festlegen. Ich glaube, das Google Me wird vielleicht was ganz anderes sein. Ein Teil auch von diesem Social Network-Konzept von Google. Was auch interessant ist bei der ganzen Geschichte Social Networks und Google ist immer so eine Sache, die sind irgendwie nicht ganz kompatibel und nur kurz am Rande, warum ist das so? Ganz klar. Social Networks bauen sich hauptsächlich eben aus Vertrauen der User mit der Community auf. Ja, und da hat man einen riesen Vorteil, wenn man als Firma klein ist. Wenn man sich anguckt, wer heute groß ist im Social Network-Bereich, wie die angefangen haben, die haben alle angefangen mit unglaublich sinnlosen, kleinen, winzigen Diensten. Ja, zum Beispiel Twitter. Als die angefangen haben, haben die Leute sich nur an den Kopf gefasst und haben gesagt, was ist denn das für ein Dreck? Ja, das wird niemals, wird das irgendwas werden. Ja? Wer macht denn sowas? Aber die Community hat das eben aufgebaut, mit aufgebaut und hat der Firma auch sehr viel, ja, wenn man da überhaupt Firma sagen kann am Anfang eben, das ist es ja schon, ja? Dem Entwickler viel Vertrauen gegenübergebracht und dann ging das nach und nach ab und dann eben kam so eine Schwelle, die überschritten wurde und dann hat es zack gemacht und Google war, Entschuldigung, und Twitter war eben riesengroß da. Okay. Wie war das mit Facebook? Da war es ähnlich so, ja. Eine kleine Seite, wo sich am besten Frauen aufreißen ließ. Ja, also das war damals, hat niemand gedacht, dass es eben irgendwo hingehen würde. Ja. Und wir alle wissen, wer momentan der führende, beherrschende, sage ich schon mal, Anbieter im Social Network-Bereich ist. Gut, und ja, die Firmen haben also alle angefangen mit jede Menge Sympathie, ja, ein Einzelner oder ein paar kleine Programmierer haben das gemacht und ja, so baut sich dann eben ein Vertrauen auf, so eine Social Community. Und ohne diese Social Community wird es eben ganz, ganz schwierig. Google hingegen ist schon jetzt schon riesengroß. Die haben zwar auch ihre Community von damals, als sie noch eine winzig kleine Suchmaschine waren und man sich gefreut hat, dass eine Seite überhaupt in Google eingetragen war. Das war eine interessante Zeit noch, ja. Aber diese Leute, die kommen halt aus dem Suchmaschinenbereich und für eine Social Network haben die keine Community vorzuweisen und ja, wenn dann so eine große Firma, eine riesen Firma, ich will fast sagen ein Moloch, dann kommt und bietet eine Social Network Plattform an, ja, wo es um den Einzelnen gehen soll, da wird's dann halt doch vielleicht für die ein oder anderen zu bunt. Und und die haben dann eben keine Lust mehr, da bei so einer, ja, Mammutplattform, wie man das dann immer gleich befürchtet, mitzumachen. Okay, gut. Reine Spekulation, aber ich denke, ich liege damit gar nicht so falsch. Und Google wird halt in Zukunft schauen müssen, dass sie ein Mittel finden, die Leute auf ihre Social Network Plattform zu bekommen, obwohl sie so groß sind und eben keine Romantik mit dem ja, einen winzigen kleinen Programmierer und Firma in der Garage vorweisen zu können. Ja, das Wall Street Journal hat die letzte Woche für ja, ein paar Späßle gesorgt, ja, ein paar Lacher gab's da. Wenn es nicht so traurig gewesen wäre, hätte ich auch groß mitgelacht und so ein bisschen gelächelt habe ich allerdings trotzdem. Das Wall Street Journal entdeckt Cookies. Steht jetzt der Weltuntergang bevor? Ja, es ist nicht zu fassen. Ich weiß nicht, wo die die letzten Jahre gelebt haben, unterm Stein oder so, ich weiß nicht. Aber die scheinen überhaupt keine Ahnung zu haben mit dem, was im Internet los ist, ja, wie ein Browser funktioniert und überhaupt, also ich weiß nicht genau. Ich glaube, die kennen ihr eigenes Angebot noch nicht, komme ich gleich nochmal dazu. Es ist einfach lachhaft gewesen. Oder, ja, es war tatsächlich knallhart geplant von dem Journal, weil das Wall Street Journal gehört ja dem Robert Murdoch. Und es ist schon interessant, wie zeitnah dies mit der Einführung der Paywall zusammenfällt, die für das Wall Street Journal eben aktiv ist. Ja. Da werden jetzt Cookies als ultimativ gefährlich dargestellt. Ja. Ein Quatsch. Und Jeff Jarvis meint auch, es sei eher so, als dass man nach dem Einsetzen der Paywall beim Wall Street Journal nun nicht mehr anonym Artikel lesen kann und diese Daten dann auch mit den Kreditkartendaten und Ähnlichem verbunden würden. Dies sei viel schlimmer als die Cookies, die normal im Netz benutzt würden. Also man sagt praktisch, wie schlimm es ist, hier freie Newsdienste zum Beispiel zu nutzen, ja, auf Webseiten zu gehen, die Nachrichten anbieten und ja, da ist dann natürlich auch gleich wieder Google unter Beschuss geraten, weil die setzen ja auch Cookies, ja, sogar kräftig, klar, um eben ihren Werbe Etat da reinzubringen und gleichzeitig ja, wird vollkommen unterschlagen, dass man eben bei ihrem eigenen Angebot hinter der Paywall eben nicht nur die Cookies setzt, sondern man die User direkt sag ich mal, verfolgen kann, welche Nachrichten gelesen werden und so weiter. Und dies dann eben auch noch mit anderen brisanten Daten, die man ja angeben muss bei der Paywall, verknüpfen kann. Auch könnte auch ein Versuch sein, eben den Werbemarkt, den Google ja bei Online-Werbung, ja, ich möchte nicht sagen dominiert, es gibt noch viele, viele andere, aber halt mit anführt, zu schädigen, ja, damit eben die eigenen Angebote hinter der Paywall besser dastehen. Ja. Es ist schon sehr skurril, was da abgegangen ist beim Wall Street Journal und ich kann es nicht verstehen. Sie spekulieren da offenbar drauf, dass es eben ihre Leser nichts wissen vom Internet. Das mag durchaus auch größtenteils zutreffen. Aber diese Leute werden dann quasi in Panik versetzt, dann zu sagen, ja, oh, das sieht man mal bei diesen freien Seiten, da ist alles nicht ganz so koscher, ja, da muss man aufpassen und dann gehen wir doch lieber hier bei Murdoch hinter die Firewall, Entschuldigung, hinter die Paywall und dann sind wir ja ganz, ganz sicher, ne? Genau. Und abends kommen noch Sandmenschen vom Schlafengehen, streut einem Sand in die Augen, deswegen hat man morgens alles hier so, ne? So ein bisschen Augentränen, ne? Genau. Wie schön das simple Leben doch sein kann. Stattdessen macht sich halt nicht nur das Wall Street Journal mittlerweile lächerlich, sondern auch unsere Regierung. Immer und immer wieder, ja, und zwar beim Thema Datenschutz. Nun startet tatsächlich eine lachhafte Kampagne. Auch dies hat Jeff Jarvis in einem Blogpost verlinkt, eingebunden. Ja. Ich würde sie euch jetzt gern hier zeigen. Leider wohne ich nicht in den USA. Deswegen kann ich es offenbar nicht, weil sonst ja, kriege ich Probleme. Ho, ho, ho. Nun ja, auf jeden Fall. Zeigt er ein Video hier, das von einer Kampagne ausgeht, die heißt Surfers Have Rights. Ja, also, ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland so heißt, keine Ahnung. Möglicherweise, weil das ist ja, na, Surfer haben Rechte.de, okay, genau, ja, und die haben so eine Kampagne ins Netz gerufen und offenbar wird das auch unterstützt. Von der deutschen Regierung, genau. Und ja, wie soll ich sagen, die Paranoia wird hier auch wieder sehr geschürt. Ich weiß nicht genau, was die Regierung sich dabei denkt, ob die Deutschland zurück in die Steinzeit werfen wollen, informationstechnisch, oder ob die Regierung wirklich schon so Angst hat vor freier Meinungsäußerung und freien Berichterstattungen, dass sie zu solchen Methoden greift. Das ist ja einfach lächerlich. Aber auch hier muss ich ganz klar sagen, kann man auch das hinterfragen, was Jeff Jarvis bei Wall Street Journal in den Raum gestellt hat. Wird das hier etwa nur deswegen gemacht, um von anderen Sachen abzulenken? Denn schließlich ist es ja die deutsche Regierung, ja, die, aber nicht nur die deutsche Regierung, muss man auch sagen, ja, die hier bei uns so groß hier auf diese relativ unwichtigen Sachen zeigt, wie eben, oh, Surfer, ja, das und das, die hinterlassen Spuren und hin und her, genau, und jeder Netzbetreiber, jeder Server, jeder Webseitenbetreiber kann ja sehen, wer da gesurft ist. Das ist zwar vollkommener Quatsch, ja, aber trotzdem wird hier eine Angst aufgebaut, ja. Aber gleichzeitig, ich habe es auch schon mehrfach erwähnt, aber ich muss es hier wiederum sagen, gleichzeitig werden hier bei uns sehr reale Gefahren für den Datenschutz sogar propagiert von der Regierung. Beispielsweise Vorratsdatenspeicherung der Bundestrojaner, ja, also Online-Durchsuchungen, ja. Dann probieren auch andere Firmen mit solchen Methoden die Konkurrenz als schlecht darzustellen, um von eigenen schlimmeren Vergehen abzulenken, ja. Und die Presse sieht auch die Netzneutralität gefährdet, weil jetzt Google sich mit Verizon trifft und irgendwie gequatscht hat über irgendwas, weil angeblich, weil sie Angst haben, benachteiligt zu werden. Ja, schön. Aber wo ist denn bitte die Netzneutralität, wenn sag ich mal, die Hauptlast beziehungsweise die Hauptverantwortung beim Internet in den USA liegt? Das ist dann kein Internet mehr, dann ist dann nur ein US-Netz, ja, ein US-Net. Das kann jetzt sein, dass die US-Regierung Kontrolle hat über den größten Teil der Root-Server, oder dass eben zum Beispiel die US-Regierung, wie jetzt ja auch beschlossen wird, wie das im Endeffekt aussehen wird, ist zwar noch sehr, sehr fraglich, ähnlich wie bei uns der Bundestrainer vielleicht, per Knopfdruck, dass Obama per Knopfdruck das Internet abschalten kann, ja, überspitzt ausgedrückt. Da muss man sich auch mal fragen, warum hier nicht zum Beispiel die Presse mal das aufdeckt, weil das ist ein richtiger Skandal. Schließlich muss das Internet ein internationales Netzwerk bleiben, und bei einem internationalen Netzwerk darf nicht ein einzelnes Land, ja, irgendwie totale Kontrolle über dieses Medium haben, ja. Und sind wir mal ehrlich, wenn die USA tatsächlich ihre Root-Server abschalten würden, dann läuft nichts mehr. Weil unsere Server, die bei uns in Deutschland bzw. in Europa stehen, die sind voll und ganz abhängig von den US-Root-Servern. Dafür wird ja mehreren Strukturen immer und immer wieder gesorgt. Auch die Vergabe, wie es dort abläuft, ja, bin ich überhaupt nicht mit einverstanden, dass diese Firmen hauptsächlich in den USA sitzen und in Europa quasi ja, mir ab vom Schutz sind. So geht das nicht, ja. Und da sollte auch eben mal, ja, dagegen gehalten werden, und nicht nur immer auf die unwichtigen Sachen gezeigt werden, weil es entsteht dadurch ein Riesenproblem. Wenn wir uns verstricken in solche unwichtigen Sachen in Fragen Datenschutz, ja, Sachen, die zwar aufgebauscht werden großartig, aber nicht wirklich jetzt eine tatsächliche Gefahr für den Einzelnen darstellen können, ja, oder in der Regel sind, wohlgemerkt können. Alles kann gefährlich werden, ja, wenn man es falsch macht. Ja. Man kann sich auch mit Wasser vergiften, wenn man 9 Liter am Tag trinkt oder mehr, ja, und Pech hat und nichts dazu isst. Aber die Chance ist eben absolut gering. Deswegen heißt es nicht, dass wir kein Wasser mehr trinken sollen, Ja, im Gegenteil, das wäre nämlich extrem schädlich. Ja. Doch hier wird im Prinzip genau dasselbe gemacht. Ja. Es wird propagiert oder es wird davor gewarnt, vor kleinen, unwichtigen Sachen, wie zum Beispiel, ja, man soll nicht alles, was man macht, ich meine, alles, was man macht, klar, logisch, ne? Soll man nicht bei Twitter raushauen, weil das ist eine Gefahr. Ja, natürlich ist es eine Gefahr, wenn ich sage, ja, ich war heute auf dem Klo, ja, und eine halbe Stunde später sage ich wieder, ich bin jetzt schon wieder auf dem Klo, ja, dass ich dann vielleicht eine Werbung krieg, ja, gegen Durchfall. Ja, also gegen Mittel, ja, gegen Durchfall vielleicht, ja. Gut, okay, super toll. Ja, also es ist saumäßig gefährlich. Ein Glück, dass ich jetzt diese Warnung gehört habe. Ich twitter jetzt ab sofort nicht mehr, dass ich aufs Klo gehe, ja, weil damit ich eben diese Werbung nicht mehr bekomme. So. Gleichzeitig ist es offenbar kein Problem, wenn ich hier zum Beispiel sage, ja klar, die Firma, die Regierung, die muss ja die Daten speichern, das ist so ganz klar, um die bösen, bösen Verbrecher und Terroristen und alles Mögliche hier dingfest zu machen. Ja, das ist ja richtig so, das ist kein Problem, ne? Also da ist irgendwo, da fehlt irgendwo mir die Relation dazu, weil es wird eben abgelenkt dadurch. Wenn ich mich darum kümmere, dass ich nicht twittere, aufs Klo zu gehen und ansonsten nichts mehr denke, oh, ich muss genau aufpassen, was ich twitter, ich muss genau aufpassen, was ich twitter. Ja. Und dann mache ich mir eben weniger Sorgen über das Gro, was im Hintergrund eben abläuft. Ja. Und über das ich bei dem ich mich eben überhaupt nicht wehren kann. Ich habe es schon ein paar Mal angesprochen. Es gibt eben generell Unterschiede zwischen Diensten, die freiwillig sind, und Dienste, beziehungsweise eben Sachen, die aufgezwungen werden. Was ich damit sagen will, ich kann entscheiden, ob ich Twitter oder nicht. Ich kann entscheiden, ob ich Google Bass benutze oder nicht. Ich kann entscheiden, ob ich überhaupt Google für irgendwas benutze, ob ich einen Google-Account habe oder nicht. Ich kann entscheiden, ob ich eben Latitude verwende, so dass mich meine Freunde auf Schritt und Tritt auf 5 Meter genau verfolgen können. Das kann ich entscheiden. Ich kann aber nicht entscheiden, wenn die Vorratsdatenspeicherung in Kraft tritt, dass ich nicht gespeichert werden soll. Ja? Oder wenn der Bundestrojaner eben genutzt wird und ich Opfer einer Online-Durchsuchung werde, dann kann ich das nicht sagen. Nein, ich im Vorfeld, nein, ich möchte nicht Opfer von dem werden. Bei mir bitte den Bundestrojaner nicht anwenden. Ich möchte das nicht. Das sind meine Daten. So. Das kann ich nicht. Und genau das ist nämlich der Punkt, wo immer wieder vergessen wird. Wie frech ist es eigentlich, die Leute zu bevormunden, ja, zu sagen, du musst deine Daten schützen, du darfst nicht twittern, ja, mach das nicht. Das ist eigentlich eine Anmaßung, das ist eine Frechheit. Wenn ich will, ja, dann ziehe ich mich nackt aus, tanze vor der Kamera und setze das Video so oft ins Internet, wie ich will. Und dann twitter ich noch darüber, ich habe mir beim Nackttanzen den Penis versteift, ja. Super. Das ist zwar Mist, und wahrscheinlich werde ich dann alle meine Follower verlieren, ja, weil ich bin jetzt nicht mit Kim Kardashian, aber wenn ich verdammt nochmal will, dann mache ich das. Und das geht keinen Piefgewatt an, ja. So sieht das aus. Was ich aber eben nicht machen kann, ich kann mich nicht auf die tatsächlichen, von den tatsächlichen Bedrohungen des Datenschutzes einfach so entfernen, indem ich sage, nö, ich tanze jetzt mal nicht nackt vor der Kamera und das tue da ich schon gar nicht, wenn ich einen Steifen bekomme. Ja. Das kann ich eben nicht machen. Und da müssen die Datenschutzbeauftragten reinhauen, die das haben. Und nicht auf diese lächerlichen Aktionen hier dann den Leuten die Zukunft, ja, quasi zu verwehren, ja, und zu sagen hier, oder das Internet als gefährlich darzustellen, genauso wie damals dieser Missspruch, ja, ich hätte fast einen Kraftausdruck eben verwendet, wo ich gedacht habe, ja, herzlichen Dank, liebe Bundesregierung, dass ihr dafür sorgt, dass wir bald in die Steinzeit zurückkatapultiert werden und das Geld bald alles in anderen Ländern gemacht wird, weil die nämlich den Zug Web 2.0 und Internet und digitales Leben nicht verpasst haben. Wie ging der Spruch nochmal, wo ich mich so aufgeregt habe? Moment, wer nur noch in der digitalen Welt lebt, oder sowas ähnliches, ja, der lebt nicht mehr richtig oder sowas, irgendwie so ein Schmarm, ja. Und da habe ich ja auch dazu gesagt, also Es ist aber halt so, dass die digitale Welt unsere Zukunft mehr und mehr bestimmt. Deswegen kann man sagen, wer nicht in der digitalen Welt lebt, der lebt auch nicht mehr in der realen Welt, weil die reale Welt bereits durch die digitale Welt extrem beeinflusst wird. Da wird momentan auch das Geld gemacht, da werden momentan Arbeitsplätze geschaffen, und wer das verpasst, ja, wer das Internet sozusagen als das böse TM darstellt, ja, der hat seine Zukunft schon verspielt. So, jetzt habe ich mich aber wirklich mal ja, ausgiebig darüber aufgeregt. Ist ja nichts Neues bei mir, ne? Aber so ein bisschen was über freie Software und Richard M. Stallman muss ich auch nochmal loswerden. Ich habe letzte Woche einiges gelesen. Mal wieder über das Für und Wider zur freien Software. Und ich frage mich jetzt immer noch, wie Leute überhaupt gegen freie Software sein können. Aber gut, jetzt ist so der Ausdruck freie Software ist in den USA ja schwierig, weil Free Software könnte auch bedeuten kostenlose Software, hat es aber nicht zu bedeuten. In der Regel heißt das Free as in Freedom, wie so schön das Stallman sagt, ja, und Free as in Bier, also frei wie in Freiheit und frei wie Freibier. Das sind zwei verschiedene Geschichten. Freie Software muss also nicht kostenlos sein, zwingend, ja. Leute neigen dazu, das zu lieben, für das sie Geld ausgegeben haben. Ja. Nun hat aber freie Software das Problem, dass die meistens, zwar nicht zwingend, aber meistens kostenlos ist. Doch was treibt dann eben so Leute wie Stallman, Pionier der freien Software, oder eben so schillernde Gestalten wie John Maddox Hall, ja, an, hier sich für diese freie Software so stark zu machen? Und wo sind die Grenzen? Wo beginnt der Nutzer unfrei zu werden? Ja. Und es ist eine schwierige Sache, weil es da sehr viele unterschiedlich kontroverse Meinungen dazu gibt und auch sehr extreme Meinungen. Ja, Richard M. Stallman, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, er ist extrem, weil bei manchen Sachen ist er mir fast noch zu lasch. Ja. Aber er hat eine klare Linie und die wird eben bestimmt durch die freie Software. Freie Software und sonst nichts. Ja, das fängt aber auch beim BIOS an bei ihm zum Beispiel. Er arbeitet an einem kleinen Netbook, weil das mit einem freien BIOS kommt. Und er kann eigentlich seine täglichen Arbeiten kann er damit durchaus erfüllen. Ja. Das ist halt ein Beispiel am äußersten Rand der freien Software-Szene. Und wo reiht man sich denn nun am besten ein? Ja? Wo sind da die Grenzen? Wie weit kann man es treiben? Also, um mal erst die erste Frage zu beantworten: Was treibt so Leute wie Stallman und Maddox Hall an, sich für freie Software einzusetzen? Ja, ist ganz klar. Der freie Gedanke an sich. Ja. Es ist einfach so, dass die Leute sich Gedanken machen, wohin kommt die Software, wenn sie nicht mehr frei wäre oder wenn es keine freie Software mehr gäbe. Das wäre eine Katastrophe. Die ganze Computerindustrie, die ganze Computerszene ist eigentlich mehr oder minder durch freie Software entstanden. Ja, wir wären heute überhaupt nicht da, wo wir jetzt sind, wenn es keine freie Software gegeben hätte. Ja, da können sich auch mal so ein paar Apple-User an die Nase fassen. macOS 10 beispielsweise ist auch basierend, wenn auch total verunstaltet, aber basierend auf dem freien, auf einer BSD-Version, ja, aus dem BSD-Kernel, und sind auch noch etliche Darwin-Anteile im OS 10 mit drin. Also keinesfalls, Leute, dürft ihr die Nase über freie Software rümpfen. Ohne freie Software gäbe es kein OS 10. Ja, das ist definitiv. Und was sagt einem jetzt hier, dass im Prinzip für die Computerindustrie, für die Entwicklung der Computerindustrie, bin ein bisschen aus dem Konzept, weil ich schon wieder über Stallman sein Bart nachdenke. Nein. Aber was sagt halt, dass der Computerindustrie eben, man darf die freie Software nicht als Feind sehen, sondern als Freund. Ja. Interessant ist, dass Stallman auf die Frage hin, ja, wie sollen denn dann eben die Entwickler ihr Geld verdienen? Dann eben auch mal eine Frage provozieren stellt, warum sollten die Entwickler, warum sollten die Menschen eigentlich mit Computersoftware Geld verdienen? Und die ist ziemlich provokant, die Frage natürlich, klar. Es ist natürlich auch so, dass man das Geld auch mit anderen Sachen durch Software verdienen kann, also auf Umwegen sozusagen, beispielsweise über Service. Und da gibt es auch viele Firmen, die mit Linux durchaus gut leben können. Ja, mit New Linux lässt sich gut leben. Da kann man auch Geld damit verdienen, auch mit anderer freier Software. Und eben zum Beispiel für Firmen installieren von ganzen Anlagen. Ja, das ist eine zeitaufwendige und teilweise auch das Anpassen von Netzwerken und so weiter schwierige Sache. Da sind eben Firmen gefordert, die Serviceleistung anbieten, um beispielsweise die Linux-Systeme zu installieren, zu warten, zu pflegen, weil auch ein Linux-System, auch wenn das viel, viel wartungsärmer ist als ein ja, System von anderen Herstellern oder eben von anderen Systemen, aber ein New Linux-System braucht auch eine gewisse Art von Pflege, ja, und die können dann eben Firmen anbieten. Ja. Auch Hotlines und so, ja, die können durchaus, ja, da kann man durchaus ein Geschäft damit machen. Ja, mit kostenpflichtigen Nummern beispielsweise oder ähnlichen Sachen. Also es bleibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, um mit freier Software Geld zu verdienen, ohne dass man direkt für die Software Geld verlangt. Ja, um es mal klar und deutlich zu sagen. Aber nochmal, freie Software heißt nicht kostenlose Software zwingend. Ja. Und freie Software darf auch durchaus verkauft werden. Sie muss aber halt auch verfügbar sein im Quellcode und darf eben auch so verbreitet werden, ohne dass man sie kauft. Warum sollte man also die Software kaufen, wenn sie frei erhältlich ist? Tja, die Frage gebe ich dann gerne an die Leute weiter, die fragen, ja, wie kann dann ein Entwickler Geld verdienen, wenn er freie Software macht? Tja, dann sage ich, indem man den Entwickler das Programm abkauft, auch wenn man es nicht müsste. Ja, ganz einfach. So ist das. Und es kommt mir immer so vor, als ob da manche Leute richtig gezwungen werden wollen, ja, dass sie etwas kaufen müssen. Ja, sonst kaufen sie es nicht. Warum? Weil, ja, ist ja sinnlos. Wenn man gezwungen wird, das zu kaufen, ist das sinnlos. Also, es ist irgendwo ein Widerspruch in sich. Man kann durchaus freie Software kaufen, aber sie sollte eben dann tatsächlich frei sein. Ja. Und die Schwierigkeit ist jetzt festzustellen, wo beginnt der Nutzer eben unfrei zu werden. Ja. Und die Frage, die ist wirklich schon von vielen ja, gestellt worden und noch nie richtig beantwortet worden. Ich glaube, ich kann es auch nicht richtig beantworten, weil die Übergänge sind eben so fließend, dass es schwierig ist, da jetzt richtig abzustecken. Generell kann man sagen, man fängt an, unfrei zu werden, ja, sobald man unfreie Software benutzt. Und zwar in dem Moment. Das ist das Einzige, was ich sicher sagen kann. Ja. Egal wie, sobald man auch nur die kleinste Routine benutzt, die unfrei ist, fängt man an, als Nutzer unfrei zu werden. Und dann muss man eben abstecken, in welchem Maße, ja, man sich eben hier einschränken lassen will. Ja, also das BIOS-Boot ist mir jetzt eigentlich relativ wurscht. Ja, es ist vielleicht nicht ganz korrekt, ja, gegenüber freier Software, wenn ich jetzt sage, mir ist das BIOS wurscht, ob das frei ist oder nicht. Ja, aber ich setze halt ein bisschen später an, weil ich halt auch Programme ja, benutzen will. Ja, und das heißt, bei mir liegt der Hauptaugenmerk auf dem Benutzen der Programme. nicht so sehr um jetzt auf Betriebssystemebene irgendwas zu verändern oder zu machen, wo ich vielleicht damit mit diesem unfreien BIOS in Konflikt käme. Gut, also keine Idee für das BIOS von mir. Brr, egal, wurscht, ja, was für BIOS da drauf ist. System sollte auf jeden Fall bei mir ein freies System sein, also ein New Linux System. Und da fängt es aber jetzt richtig an, kompliziert zu werden. Jeden Monat stelle ich mir nämlich die Frage, ist mein Ubuntu noch frei genug oder nicht? Und wer jetzt denkt, was soll denn das? Natürlich ist Ubuntu frei, das ist doch ein Linux-System. Ja, das ist schon ein Linux-System, nur das Problem ist, dass immer mehr, ja, zwiedeutige Software da drin ist. Das fängt einmal an mit unfreien Codecs. Ja, also wenn man wirklich frei sein will, dann kann man keinen MP3-Codec verwenden. Man kann kein MP4 als Video verwenden. Das geht schon mal gar nicht. Die kann man sich auch nicht angucken. Schon hat man unfreie Software auf dem Rechner. Ja, alles ist mit Patenten belastet. Das heißt, man muss von der Standardinstallation her, von einem freien Linux, müsste man auf Ogg Vorbis, Theora und jetzt in Zukunft auch WebM. Da müsste man sich also darauf spezialisieren und keine anderen Codecs installieren. Da fängt schon wieder an. Ja, also das ist eine Sache. Dann wird halt doch mal Software installiert, die eben nicht frei ist und schon hat man sich wieder ein klein wenig von dem Ganzen entfernt. Warum? Ja, sicher. Man kann sagen, okay, ich will ja meine MP4-Videos gucken, aber ja, das Problem ist, indem man sie anschaut, unterstützt man das Format und dieses unfreie Format ist dadurch wieder ja, mehr verbreitet worden sozusagen. Ja, und wohin das führt, das sehen wir ja jetzt. Und alle Hoffnungen liegen jetzt auf WebM-Format, was Video anbetrifft. Ja, aber ihr seht, wo das hinführt. Das sind unendliche Diskussionen. Was ist jetzt gut und was ist schlecht? Und es muss halt jeder selbst entscheiden, wie weit er unfreie Software akzeptieren will. Und das ist ja auch gut, so dass jeder das entscheiden kann. Nur oftmals ist eben dann keine Entscheidung mehr gegeben, sobald man eben die unfreie Software tatsächlich nutzt, weil dann hat man sozusagen diesen Virus unfreie Software sich ins Haus geholt und den dann wegzubekommen ist ziemlich schwierig. Ja, also dann geht's weiter. Können wir weitermachen. Wie sieht das aus zum Beispiel mit solchen fragwürdigen Erweiterungen bei Linux, wie zum Beispiel das Mono-System? Gerade vorhin habe ich gelesen, dass bei der Ubuntu-Version 10.10 jetzt auf die Standardinstallation soll. Banshee ist ein Musikprogramm. Sowas wie Rhythmbox ungefähr. Nur, dass es eben Mono braucht. Ja. Genauso wie dieses Tomboy die ganze Zeit darauf war. Das basiert auf diesem Mono-System. Und das ist sehr umstritten, weil es kann ja nicht sein, dass wir das ja, auf einem Linux-System ja, Windows nachgeäfft wird, ja. Oder zum Beispiel mit dem neuen Design ab 10.04 äfft Ubuntu dann doch ein bisschen das macOS nach, ja. Ich meine, mir gefällt es soweit in dem Sinne ja, dass der Schließknopf jetzt endlich mal wieder links ist und so, ja. Das macht mir schon Spaß, aber das Problem ist, dass sich hier Ubuntu auch immer weiter, ja, so ein bisschen entfernt von dem wir sind frei, ja, zu dem, ja, wir sind so lang frei, bis wir was finden, wo wir brauchen, wo nicht frei ist. Ja, und also ich glaube, ein Richard Stallman wird Ubuntu schon lange nicht mehr benutzen. Das muss man ganz klar sagen. Und auch ich bin da schon am Überlegen, ob ich dann zum Beispiel auf das GNU-Sense umwechsle, die versprechen, absolut nur freie Software einzusetzen. Allerdings hat man dann auch, bevor jetzt alle ihre Ubuntu-Installation runterschmeißen und das GNU-Sense drauf machen, da hat man dann auch ein paar Nachteile, weil es einfach einige Software so nicht gibt. Oder man muss die selbst kompilieren und ja, dann hat man ja auch wieder unfreie Software drauf, auf die selbst kompiliert ist oder nicht, spielt keine Rolle. Open Source heißt übrigens nicht generell frei. Ja. Freie Software heißt auch frei von Patenten und da nützt mir es nichts, auch wenn ich einen Xvid-Codec benutze. Ja. Auch Xvid ist mit Patenten grundsätzlich belastet. Und dann nützt man das eben so auch nichts. Jo. Und damit, und mit einem trockenen Hals, verabschiede ich mich mal hier von der Rios-Wochensicht, beziehungsweise von euch, von der Rios-Wochensicht, so ein Quatsch. Aber ich kann schon fast nicht mehr sprechen hier. Mensch, jetzt hat mich der Stormman auch noch am Hals gepackt. Und hier, statt dem Abspannlied, ja, das ihr schon könnt, dann zeige ich euch jetzt einfach mal The New Stallmans und The Free Software Song. Ich verabschiede mich von euch, bleibt gesund, eine schöne Woche. Bis denn, tschüss. Hi, we're the GNU Stallmans and this is the Free Software Song. Join us now and share the software you'll be free.